Seltsames. Ganz Komisches. Verwunderliches. Widerwärtiges. Ding. Sie latschen durch den Wald. Und es ist scheiße kalt. Sie kommen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wo mag das Klo wohl in diesem Häuschen sein? Ein seltsames, ganz komisches, verwunderliches, widerwärtiges Ding. Sie spacken durch die Nacht, abends um 9:30. Das Ding hat sie kaputt gemacht und sie wurden nie mehr gesehen. Was ist da nur? Ein seltsames, ganz komisches, verwunderliches, widerwärtiges Ding. Oh Gott, was macht es? Ja, und jetzt sind schon wieder alle tot.